HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Willkommen zur Literatur. Julie C. ist eine feste Größe im deutschen Literaturbetrieb. 1974 wurde sie in Bonn geboren. Sie debütierte 2001 mit dem Roman Adler und Engel. Und das Buch spielt in der internationalen Juristenszene und im Drogenmilieu. Immer wieder hat sich Julie C. mit juristischen, mit rechtsphilosophischen und auch mit politischen Fragen in ihren Büchern auseinandergesetzt. Und das ist kein Wunder. Sie ist nämlich promovierte Juristin und auch eine engagierte Verfechterin der bürgerlichen Freiheiten. Jetzt also ist ein neuer Roman von Julie C. erschienen, sein Titel Nullzeit. Und Silvia Schwab hat das Buch gelesen. Frau Schwab, Nullzeit, was bedeutet denn dieser Titel? Nullzeit, das ist ein Begriff aus der Taurasprache. Und zwar bezeichnet der die Zeitspanne, die ein Mensch in einer bestimmten Tiefe verbringen kann, ohne sich bei der sofortigen Rückkehr an die Oberfläche einem Gesundheitsrisiko auszusetzen. Das ist also eine sehr beschränkte, eine überlebensnotwendige Zeit und in diesem Roman auch eine Metapher, man kann es sich denken, je tiefer nämlich die Figuren eintauchen, sich einlassen auf das, was da jetzt geschehen wird, desto gefährlicher wird es und übrigens auch desto spannender. Handelt denn das Buch jetzt überhaupt vom Tauchen? Ja, es geht um einen Tauchlehrer, der steht im Mittelpunkt, Sven, der ist 40 Jahre alt, ausgestiegen aus Deutschland vor 14 Jahren. Einer, der sich zur Devise gemacht hat, sich bloß nirgendwo in irgendetwas einzumischen. Er lebt zusammen mit Anke, die ist 10 Jahre jünger als er und die beiden haben sich ein hübsches Anwesen da auf Lanzarote gebaut und dazu auch noch ein florierendes Unternehmen, ein Tauchunternehmen aufgebaut. Anke liebt Sven, Sven liebt Anke nicht so wirklich. Und jetzt taucht eines Tages ein neurotisches, exzentrisches Paar auf, Theo und Jola. Er 42 und Schriftsteller, sie Anfang 30 und Schauspielerin. Und die wirken anfangs auf Sven abstoßend, später faszinierend. Und er verliebt sich in Jola und damit gerät er in einen Strudel aus Gefühlen, aus Verdächtigungen, Missverständnissen und auch Gewalt. Wer erzählt jetzt diese komplizierte Geschichte? Es gibt zwei Erzähler. Und zwar berichtet Sven 3 Monate später über das Geschehen, diese 10 Tage, die für ihn zum Albtraum im Rückblick. Und es gibt dazwischen geschoben Tagebucheintragungen von Jola. Das heißt, einerseits Rückblick, andererseits absolute Gegenwart, Männerperspektive, Frauenperspektive. Und vor allem eben auch zwei ganz verschiedene Charaktere, die da erzählen. Zwei Erzählstimmen, zwei Erzählperspektiven. Zwei Perspektiven. Gibt es denn dann auch Unterschiede in der Schilderung des Geschehens? Ja, und zwar nicht nur dadurch, dass es zwei völlig verschiedene Menschen schildern. Am Anfang ist das alles relativ ähnlich, was die beiden da beschreiben. Aber es wird relativ schnell immer widersprüchlicher. Und zwar bekommen wir mit der Zeit zwei ganz verschiedene Versionen derselben Geschichte. Also von diesem mörderischen Spiel, einerseits Liebesspiel Jola Sven, andererseits Eifersuchtsspiel zwischen diesen beiden Männern. Und wir werden damit immer unsicherer, was stimmt und was nicht stimmt. Ob da einer lügt und wenn er lügt, warum er lügt. Und vielleicht, ob einer sogar ein Stück verrückt geworden ist. Und damit ergibt sich dann auch die Frage, welche Absichten stehen dahinter? Welche Motive? Wer benutzt wen? Wer ist Opfer und wer ist Täter? Wer ist Opfer, wer ist Täter? Wer steckt denn hinter diesem Verwirrspiel? Ja, das hat schon eine tiefere Bedeutung. Genau wie dieses Tauchen mehr ist als ein Sport, nämlich wirklich eine Metapher für das sich einlassen auf andere Menschen, das sich einlassen, sich hineinbegeben auch in Konflikte. So ist auch hier die Frage nach der Wahrheit. Nicht nur eine oberflächliche, also eine sachliche, kriminologische, juristische, sondern es ist auch eine psychologische und eine philosophische. Also es geht wirklich ums Prinzip. Was ist Wahrheit, was ist Realität? Und was unterscheidet die beiden? Der Roman ist angelegt wie ein Spiegelkabinett. Wir sehen die Figuren durch diese verschiedenen Erzählperspektiven von vorne und von hinten, von innen und von außen. Und das sind sehr unterschiedliche Ansichten, die wir da bekommen. Jetzt nochmal zur Stilistik dieses Buches. Wie hat denn Julie C. diese Geschichte, diese Nullzeit, das ist ja der Titel des Romans, geschrieben? Wir erleben die Haupterzählebene aus Svens Sicht und Sven erzählt in einer sehr klaren, durchsichtigen Sprache, mit einem großen Gespür übrigens auch für die amüsanten Details vieler dramatischer Erlebnisse. Dazu kommen wirklich betörende Bilder, und diesen Begriff benutze ich sehr bewusst, betörende Bilder für die Schönheit oder auch die Schroffheit dieser Landschaft auf Lanzarote und auch für die Erhabenheit der Unterwasserwelt. Also für Farben, für Licht, auch für die Ruhe in der Tiefe. Wir bewegen uns als Leser durch diesen Roman fast wie ein Taucher. Also wir schauen, wir schweben, wir genießen. Und einmal sagt Sven, definiert, was Schönheit ist. Und zwar in Bezug auf Frauen, sagt er, Schönheit entsteht durch die Verbindung von Eleganz und Kraft. Und in meinen Augen ist es auch hier so. Julis C.'s Roman verbindet Kraft und Eleganz. Ein schönes Lob. Juli C., Nullzeit, so ist der Roman überschrieben. Bei Schöffling erschienen, 256 Seiten, die kosten 19,95. Silvia Schwab, Dankeschön. HR2 Kultur, zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm.